In einem Pferdestall, tief im Herzen Sohos, feiert der Bandit Mackie Messer seine Hochzeit mit Polly Peachum, der Tochter des Bettlerkönigs. Hallo? Hallo, wenn jemand hier ist. Na, ist jemand da? Kein Mensch, Captain. Hier können wir ruhig unsere Hochzeit feiern. Aber das ist doch ein Pferdestall, Mackie. Setz dich einstweilen auf die Krippe, Polly. In diesem Pferdestall findet heute meine Hochzeit mit Fräulein Polly Peachum statt, die mir aus Liebe gefolgt ist, um ein weiteres Leben mit mir zu teilen. Viele Leute in London werden sagen, dass es das Kühnste ist, was du bis heute unternommen hast, dass du Herrn Peachums einziges Kind aus seinem Hause gelockt hast. Aber hier kannst du doch nicht unsere Hochzeit feiern wollen. Das ist doch ein ganz gewöhnlicher Pferdestall. Hier kannst du doch den Herrn Pfarrer nicht herbitten. Noch dazu gehört er nicht mal uns. Wir sollten wirklich nicht mit einem Einbruch unser neues Leben beginnen, Mac. Das ist doch der schönste Tag unseres Lebens. Liebes Kind, es wird alles geschehen, wie du es wünschest. Du sollst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Die Einrichtung wird eben auch schon gebracht. Da kommen die Möbel. Ein schönes Stück. Chippendale. Glückwunsch dem Brautpaar. Ginger Street 14 waren Leute im ersten Stock. Wir mussten sie ausräuchern. Schund. Eine Truhe mit exotischen Stoffen. Glückwunsch. Am Strand ging ein Konstabel hops. Dilettanten. Wir haben getan, was wir konnten, aber drei Leute im Westen waren nicht zu retten. Ein Renaissance-Sofa aus der Renaissance. Glückwunsch. Dilettanten und Pfuscher. Am Sekretär. Ein älterer Herr hat etwas abbekommen. Ich glaube aber nicht, dass es was Ernstes ist. Glückwunsch. Meine Direktive lautete, Blutvergießen ist zu vermeiden. Ihr werdet nie Geschäftsleute werden. Kannibalen, aber keine Geschäftsleute. Glückwunsch. Das Chamberlain, meine Dame, gehörte noch vor einer halben Stunde der Herzogin von Somerset. Wie gefallen dir die Möbel, Polly? Die vielen armen Leute. Wegen der paar Möbel. Und was für Möbel? Schund. Du hast recht, wenn du dich ärgerst. Ein Rosenholz-Cembalo und dann ein Renaissance-Sofa. Das ist unverzeihlich. Wo ist denn überhaupt ein Tisch? Ach, Mensch, ich bin ganz unglücklich. Hoffentlich kommt wenigstens der Pfarrer nicht. Natürlich, wir haben ihm den Weg genau beschrieben. Na her mit dem Tisch! Meine Frau ist außer sich. Wo sind denn überhaupt Stühle? Ein Cembalo und keine Stühle. Na, nur nicht denken. Wenn ich mal Hochzeit feiere, wie oft kommt das schon vor? Halt die Fresse, Trauerweide. Wie oft kommt das schon vor, sage ich, dass ich euch schon was überlasse? Da macht ihr meine Frau von Anfang an unglücklich. Liebe Polly, ich... Liebe Polly, ich würde dir den Kopf in den Darm hauen mit Liebe Polly, du Dreckspritzer. Hat man sowas schon gehört, Liebe Polly? Hast du mit ihr etwa geschlafen? Aber Mac... Also ich schwöre, ich... Gnädige Frau, wenn einige Ausstattungsstücke fehlen sollten, dann wollen wir eben noch mal... Eine Rosenholz-Cembalo und keine Stühle. Was sagst du dazu als Braut? Das ist wirklich nicht das Schlimmste. Diesem Cembalo die Beine absehen. Los! Wird's bald! Hast du eine Säge? Dieser Stumpf. Den letzten Mittwoch Mann und Frau, als sie drin standen vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stand, aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Und so wird zum guten Ende doch noch eine Bank daraus, gnädige Frau. Dürfte ich die Herren jetzt bitten, die dreckigen Lumpen abzulegen? Und sich anständig herzurichten. Schließlich ist es nicht die Hochzeit eines irgendjemand. Polly, darf ich dich bitten, dass du dich um die Fresskörbe kümmerst? Ist das das Hochzeitsessen? Alles gestohlen, Mac? Natürlich, natürlich. Ich möchte wissen, was du machst, wenn es an die Tür klopft und der Sheriff kommt herein. Ganz ausgeschlossen heute. Alle berittenen Konstabler sind selbstverständlich in Daventry. Sie holen die Königin ab wegen der Krönung am Freitag. Zu 2 Messer und 14 Gabeln. So was von Versagen. Lehrlingsarbeit ist das, nicht die Arbeit reifer Männer. Habt ihr denn keine Ahnung von Stil? Man muss doch Schippen den von Louis XIV unterscheiden können. Louis... XIV, ja. Wir wollten dir eigentlich die wertvollsten Sachen bringen. Sieh dir mal das Holz an, das Material, das ist absolut erstklassig. Psst, du lass das. Wir haben doch jetzt Wichtigeres zu tun. Stellt euch mal auf, ihr Pfeifen. Gestatten Sie, Captain. Na, du trinkt doch nicht gleich so, Hede. Kann doch auch zivilisiert zugehen. Halt die Fresse. Gestatten Sie, Captain, dass wir Ihnen am schönsten Tag Ihres Lebens... in der Maienblüte ihrer Laufbahn, wollte sagen, Wendepunkt, die herzlichsten und zugleich dringendsten Glückwünsche darbringen und so weiter. Ist ja ekelhaft, dieser gespreizte Ton. Also, kurz und gut, Kopf hoch, altes Haus. Ich danke dir. Das war nett von dir, Matthias. Ja, das sind Herzenstöne. Na also, Kopf nicht sinken lassen, alte Schaluppe. Das heißt, was den Kopf betrifft, den darf er nicht sinken lassen. Halt die Schnauze, sonst fällst du gleich drauf. Deine Zoten kannst du bei deiner Kitty absetzen. Das ist die richtige Schlampe dafür. Mac, sei nicht so ordinär. Also, da möchte ich doch protestieren, dass du Kitty eine Schlampe... So, da musst du protestieren. Komm, komm, es ist doch Hochzeit. Schöne Hochzeit. Was, Polly? Diese Dreckhaufen musst du um dich sehen am Tage deiner Eheschließung. Das hättest du dir auch nicht gedacht, dass dein Mann so von seinen Freunden im Stich gelassen würde. Ja, da kannst du was lernen. Ich find's ganz hübsch. Quatsch, von dem Stich lassen ist gar keine Rede. Eine Meinungsverschiedenheit kann doch überall mal vorkommen. Aber Kitty ist doch kein Matthias, deine Kitty ist doch ebenso gut wie jeder andere. Aber jetzt rück mal raus mit deinem Hochzeitsgeschenk. Alte Münze. Los, komm. Da. Oh, ein Hochzeitsgeschenk. Das ist aber nett von Ihnen, Herr Münz-Matthias. Schau mal her, Mac. Was für ein schönes Nachthemd. Vielleicht auch eine Zote, was, Captain? Ist schon gut. Wollte dich doch nicht kränken damit, an diesem Ehrentage. Na ja, nun, räumt mal das Zeug da weg und her mit dem Essen. Ich habe natürlich wieder nichts mitgebracht. Sie dürfen mir glauben, junge Frau, dass mir das sehr unangenehm ist. Herr Hakenfinger Jakob, das hat rein gar nichts zu sagen. Die ganzen Jungs schmeißen nur so mit Geschenken um sich und ich stehe so da. Sie müssen sich in meine Lage versetzen. Aber so geht es mir immer. Ich könnte Ihnen da Lagen aufzählen. Mensch, da steht Ihnen der Verstand still. Da treffe ich neulich die Spelunken, Jenny. Na, sage ich, alte Sau. Entschuldigung, Mac. Ich wollte niemanden beleidigen. Polly, das ist das beste Essen, das du an diesem Tage kosten wirst. Darf ich bitten? Komm, setz dich. Schöne Teller, nicht? Savoy-Hotel. Die Mayonnaise-Eier sind von Selfridge. Es war noch ein Kübel Gänseleberpastete vorgesehen, aber den hat Jimmy unterwegs aus Wut aufgefressen, weil er ein Loch hatte. Man sagt unter feinen Leuten nicht Loch. Friss die Eier nicht so in unter Ede an diesem Tage. Kann ich deiner mal was singen? Was Ergötzliches. Was Ergötzliches. Das ist ein prima Wort. Was ist denn los? Was siehst du mich so an, Mensch? Ich wollte eigentlich noch nicht mit dem Essen anfangen. Ich hätte es lieber gesehen, wenn es bei euch nicht gleich ran an den Tisch und rein in die Fresskübel geheißen hätte, sondern erst irgendetwas Stimmungsvolles vor sich gegangen wäre. Bei anderen Leuten findet doch an solchem Tag auch was statt. Was zum Beispiel? Soll ich alles selber ausdenken? Ich verlange ja keine Oper hier. Aber irgendwas, was nicht bloß in Fressen und Zotenreißen besteht, hättet ihr schließlich auch vorbereiten können. Naja, an solchem Tage zeigt es sich eben, wie man auf seine Freunde zählen kann. Der Lachs ist wunderbar, Mac. Ja, einen solchen haben Sie noch nicht gefuttert. Das gibt's bei Mac im Messer alle Tage. Da haben Sie sich richtig in den Honigtopf gesetzt. Ich habe immer gesagt, Mac ist mal eine Partie für ein Mädchen, das Sinn für Höheres hat. Das habe ich gestern noch zu Luzi Luzi? Wer ist Luzi, Mac? Luzi? Auch wenn Sie das, dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Was wedeln Sie denn so entsetzlich mit den Armen, Matthias? Fehlt Ihnen etwas? Vielleicht Salz? Ich wollte nur eben, Jakob, Salz, ja, danke. Ein gelungenes Fest und so harmonisch. Was wollten Sie eben sagen, Herr Jakob? Und nichts, gar nichts. Ich wollte wirklich hauptsächlich gar nichts sagen. Ich werde mir hier mein Maul verbrennen. Was hast du da in der Hand, Jakob? Ein Messer, Captain. Und was hast du auf dem Teller? Eine Forelle, Captain. So? Und mit dem Messer, nicht wahr? Da isst du die Forelle. Jakob, das ist unerhört. Hast du sowas schon gesehen, Polly? Isst den Fisch mit dem Messer. Das ist doch einfach eine Sau, der sowas macht. Da kannst du was lernen, Polly. Du wirst allerhand zu tun haben, bis du aus solchen Dreckhaufen Menschen gemacht hast. Wisst ihr denn überhaupt, was das ist? Ein Mensch? Der Mensch oder das Mensch? Pfui, Herr Walter. Also, ihr wollt kein Lied singen, was? Nichts, was den Tag verschönt. Es soll wieder so ein trauriger, gewöhnlicher, verdammter Drecktag sein wie immer. Steht überhaupt einer vor der Tür? Ach, soll ich mich an diesem Tage selber vor die Tür stellen, damit ihr euch hier auf meine Kosten vollstopfen könnt? Was heißt das, meine Kosten? Hör doch auf, Walterchen. Ich gehe ja schon raus. Wer wird denn hierher heute schon kommen? Das wäre ulkig, wenn an einem solchen Tage alle Hochzeitsgäste hops gingen. Das gibt einen schönen Krönungszug. Und unsere Kathedrale wäre Old Bailey. Polente, Tigerbraus? Unsinn. Das ist Hochwürden Kimble. Guten Abend, Hochwürden Kimble. Na, da habe ich euch ja doch gefunden. Eine kleine Hütte ist es, in der ich euch finde. Aber eigener Grund und Boden. Des Herzogs von Devonshire. Guten Tag, Hochwürden. Ach, ich bin ganz glücklich, dass Hochwürden am schönsten Tag unseres Lebens... Und jetzt bitte ich mir einen Kantus für Hochwürden Kimble aus. Wie wäre es mit Bill Logan und Mary Sire? Mhm. Doch, Bill Logan, das wäre vielleicht passend. Wäre hübsch, wenn ihr eins steigen ließt, Jungs.